Abschnitt 1 aus Das Rote Zimmer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Das Rote Zimmer. Schilderungen aus dem Leben der Künstler und Schriftsteller. Von August Strindberg. Übersetzt von Emil Schering. Renaissance désagréable que d'être pendu obscurement. Voltaire. Erstes Kapitel. Stockholm aus der Vogelperspektive. Es war eines Abends Anfang Mai. Der kleine Garten auf der Moseshöhe im Süden der Stadt war noch nicht fürs Publikum eröffnet worden und die Rabatten waren noch nicht umgegraben. Die Schneeglöckchen hatten sich durch die Laubansammlungen des Vorjahres gearbeitet und waren gerade dabei, ihre kurze Wirksamkeit zu beenden, um den empfindlicheren Safranblumen Platz zu machen, die unter einem unfruchtbaren Birnbaum Schutz gesucht hatten. Die Flieder warteten auf südlichen Wind, um ihre Blüten öffnen zu können, aber die Linden boten in ihren unaufgebrochenen Knospen noch Liebesdecken den Buchfinken, die ihre mit Flechten bekleideten Nester zwischen Stamm und Zweig zu bauen angefangen hatten. Noch hatte kein menschlicher Fuß die Kieswege betreten, seit der Schnee des letzten Winters vergangen war. Und darum führten sowohl Tiere wie Blumen dort ein ungeniertes Leben. Die Sperlinge waren dabei, allen möglichen Plunder zu sammeln, den sie dann unter den Dachpfannen der Schifffahrtsschule versteckten. Sie schleppten sich mit Stücken Raketenhülsen vom letzten Herbstfeuerwerk. Sie lasen das Stroh von jungen Bäumen, die voriges Jahr die Baumschule im Tiergarten verlassen hatten. Und alles sahen sie. Sie fanden Gagefetzen in Lauben und konnten zwischen den Splittern eines Bankfußes Haarbüschel von Hunden hervorziehen, die sich dort seit dem Josephinentag des vorigen Jahres nicht gebalgt hatten. Das war ein Leben. Aber die Sonne stand über dem Lilienholm und warf ganze Bündel von Strahlen gen Osten. Die drangen durch die Rauchsäulen von Bergsund. Die eilten über den Ritterpferd, kletterten bis zum Kreuz der Ritterholmskirche hinauf, warfen sich aufs steile Dach der deutschen Kirche hinüber, spielten mit den Wimpeln der Boote an der Schiffsbrücke, illuminierten die Fenster am großen Seezoll, erleuchteten die Wälder der Liedinginsel und erstarben in einer rosenfarbenen Wolke weit, weit in der Ferne, wo das Meer liegt. Und von dort kam der Wind und zog diesen Weg zurück, über Wachsholm, an der Festung vorbei, am Seezoll vorbei, an der Siklerinsel entlang, drang hinter dem Pferdeholm ein und guckte nach den Sommerfrischen, kam wieder heraus, setzte seinen Weg fort und gelangte nach dem Krankenhaus Dannwicken. Erschrak und stürzte davon, am südlichen Strand entlang, merkte den Geruch nach Kohlen, Teer und Tran, stieß gegen den Stadthofkai, fuhr die Moseshöhe hinauf, in den Garten hinein und schlug gegen eine Wand. Da wurde die Wand von einer Magd geöffnet, die gerade die Kleisterung von den Doppelfenstern abgerissen hatte. Ein fürchterlicher Geruch von Bratschmalz, Bierneigen, Fichtenreisern und Sägespänen drang heraus und wurde vom Winde weit fortgeführt, der jetzt, während die Köchin die frische Luft durch die Nase einzog, die Fensterwatte erfasste, die mit Flitter- und Berberitzenbeeren und Rosenblättern bestreut war, und einen Rundtanz nach den Wegen hinaus begann, an dem bald die Spatzen und Buchfinken teilnahmen, da die jetzt ihre Wohnungssorgen zum größten Teil hinweggeräumt sahen. Inzwischen setzte die Köchin ihre Arbeit mit den Doppelfenstern fort und in wenigen Minuten war die Tür von der Kneipe nach der Veranda geöffnet. Und in den Garten hinaus trat ein junger Mann, einfach aber fein gekleidet. Sein Gesicht zeigte nichts Ungewöhnliches, aber etwas von Sorge und Unfrieden war in seinen Zügen. Das verschwand jedoch, als er aus dem engen Wirtshauszimmer herausgekommen den offenen Horizont erblickte. Er wandte sich nach der Windseite, knöpfte den Überrock auf und holte einige Male tief Atem. Das schien seinen Brustkorb und sein Herz zu erleichtern. Darauf begann er, an der Barriere, die den Garten von den Abhängen nach der See zutrennt, auf und ab zu wandern. Weit unter ihm lärmte die eben erwachte Stadt. Die Dampfkräne schnurrten unten im Hafen. Die Eisenstangen rasselten in der Eisenwaage. Die Pfeifen der Schleusenwärter gellten. Die Dampfer an der Schiffsbrücke rauchten, die Omnibusse klapperten auf dem holprigen Pflaster dahin. Lärm und Hallo auf dem Fischmarkt, Segel und Flaggen, die draußen auf dem Strom flatterten, das Geschrei der Möwen, Hornsignale vom Schiffsholm, das Herausrufen der Wache auf dem Platz, das Holzschuhgeklapper der Arbeitsleute, alles machte einen Eindruck von Leben und Rührigkeit, der die Energie des jungen Mannes zu wecken schien. Denn jetzt hatte sein Gesicht einen Ausdruck von Trotz und Lebenslust und Entschlossenheit angenommen, und als er sich über die Barriere beugte und auf die Stadt unter seinen Füßen sah, war es, als betrachte er einen Feind. Seine Nasenlöcher erweiterten sich, seine Augen flammten, und er erhob seine geballte Hand, als wolle er die arme Stadt herausfordern oder bedrohen. Jetzt läutete es 7 in Katharina, und Maria sekundierte mit ihrem milzkranken Diskant, und die Großkirche und die Deutsche fielen mit ihren Bässen ein. Und das ganze Rund zitterte bald von dem Klang aller 7 Glocken der Stadt. Als aber die eine nach der anderen verstummte, hörte man noch weit aus der Ferne die letzte ihr friedvolles Abendlied singen. Die hatte einen höheren Ton, einen reineren Klang und ein schnelleres Tempo als die anderen. Denn das hat sie. Er lauschte und suchte herauszubekommen, woher der Klang kam, denn er schien Erinnerungen bei ihm zu erwecken. Da wurde seine Miene weich und sein Gesicht drückte den Schmerz aus, den ein Kind empfindet, wenn es sich allein gelassen sieht. Und er war einsam, denn sein Vater und seine Mutter lagen dort auf dem Clara Kirchhof, von wo die Glocke noch zu hören war, und er war ein Kind, denn er glaubte noch an alles, sowohl an Wahres wie an Märchen. Die Glocke von Santa Clara verstummte, und er wurde durch den Schall von Schritten auf dem Kiesweg aus seinen Gedanken gerissen. Auf ihn zu kam von der Veranda ein kleiner Mann mit starkem Backenbart, einer Brille, die mehr die Blicke als die Augen schützen zu sollen schien, mit einem boshaften Mund, der immer einen freundlichen, sogar gutmütigen Ausdruck annahm, einem halb eingedrückten Hut, sauberem Überzieher mit defekten Knöpfen, auf Halbmast gehissten Hosen und einem Gang, der sowohl Sicherheit wie Scheu andeutete. Sein Äußeres war so unbestimmt, dass unmöglich gesellschaftliche Stellung oder Alter zu erkennen war. Man konnte ihn ebenso gut für einen Handwerker wie für einen Beamten halten, und er schien zwischen 29 und 45 Jahren zu sein. Jetzt fühlte er sich augenscheinlich geschmeichelt von der Gesellschaft des Mannes, dem er entgegenging, denn er lüftete ungewöhnlich hoch den sich buchtenden Hut und nahm sein gutmütigstes Lächeln an. »Sie haben doch nicht gewartet, Herr Gerichtsassessor?« »Nicht einen Augenblick. Die Glocke hat eben erst 7 geläutet. Ich danke Ihnen, dass Sie so freundlich gewesen sind zu kommen, denn ich muss bekennen, diese Begegnung ist von größter Wichtigkeit für mich.« »Ich möchte beinahe sagen, es handelt sich um meine Zukunft, Herr Struve.« »Ei, Kreuz, nein!« Herr Struve blinzelte mit den Augen, denn er hatte nur eine Totti-Partie erwartet und an einer ernsten Unterredung war ihm sehr wenig gelegen, was auch seine Gründe hatte. »Damit wir besser sprechen können, fuhr der Gerichtsassessor fort, sitzen wir draußen, wenn Sie nichts dagegen haben, und trinken einen Totti.« Herr Struve fuhr durch seinen rechten Backenbart, drückte vorsichtig den Hut ein und dankte für die Einladung, war aber unruhig. »Fürs Erste muss ich Sie bitten, mich nicht mehr Gerichtsassessor zu titulieren«, begann der junge Mann das Gespräch. »Denn das bin ich nie gewesen, sondern war nur ordentlicher Hilfsarbeiter. Und auch das habe ich heute aufgehört zu sein und bin nur Herr Falk.« »Was?« Herr Struve sah aus, als habe er eine feine Bekanntschaft verloren, blieb aber bei guter Laune. »Sie sind ein Mann mit liberalen Ideen.« Herr Struve versuchte, zu Worte zu kommen, um sich zu erklären. Aber Falk fuhr fort, »In Ihrer Eigenschaft als Mitarbeiter des freisinnigen Rotkäppchen habe ich Sie hierher gebeten.« »Um alles in der Welt, ich bin ein so unbedeutender Mitarbeiter. Ich habe Ihre donnernden Artikel in der Arbeiterfrage und in allen anderen Fragen gelesen, die uns am Herzen liegen. Wir zählen nun unser Anno 3 mit römischen Ziffern. Denn es ist nun das 3. Jahr, dass der neue Reichstag zusammentritt. Und wir werden bald unsere Hoffnungen verwirklicht sehen. Ich habe im Bauernfreund Ihre vortrefflichen Biografien der führenden Politiker gelesen, dieser Männer aus dem Volke, die schließlich haben vorbringen dürfen, was Sie so lange bedrückt hatte. Sie sind ein Mann des Fortschrittes, und ich achte Sie hoch.« Struve, dessen Blick erloschen war, statt sich an der feurigen Rede zu entzünden, nahm mit Vergnügen das blitzableitende Angebot an und ergriff mit Eifer das Wort. Ich muss sagen, es ist mir eine wirkliche Freude, von einem jungen, und ich muss es aussprechen, ausgezeichneten Manne, wie Sie es sind, Herr Gerichtsassessor, eine Anerkennung zu vernehmen. Andererseits aber, warum sollen wir von Dingen sprechen, die allzu ernster, um nicht zu sagen trauriger Art sind, wo wir hier im Schoß der Natur sitzen, am ersten Tag des Frühlings, da alles in Knospe steht und die Sonne ihre Wärme in der ganzen Natur verbreitet. Lassen Sie uns sorglos sein und trinken wir unser Glas in Frieden. Verzeihen Sie, aber ich glaube, ich bin älteres Semester und wage deshalb vielleicht vorzuschlagen. Falk, der wie ein Flintstein ausgegangen war, um Stahl zu suchen, merkte, dass er ein Holz gehauen hatte. Er nahm das Angebot ohne Wärme an. Und da saßen nun die neuen Brüder und hatten einander nichts zu sagen als die Enttäuschung, die ihre Gesichter ausdrückten. Ich erwähnte vorhin, fing Falk das Gespräch wieder an, dass ich heute mit meiner Vergangenheit gebrochen und die Beamtenlaufbahn aufgegeben habe. Jetzt will ich bloß hinzufügen, dass ich Literat zu werden gedenke. Literat, ei Kreuz, warum denn? Das ist aber schade. Es ist nicht schade, aber nun möchte ich dich fragen, ob du weißt, wohin ich gehen muss, um Arbeit zu bekommen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Es strömen so viele Leute von allen Seiten zusammen. Aber daran musst du nicht denken. Es ist wirklich schade, deine Karriere abzubrechen. Die Laufbahn des Literaten ist schwer. Struve sah aus, als ob er es schade fände, konnte aber eine gewisse Befriedigung, einen Unglückskameraden zu bekommen, nicht verbergen. »Aber sag mir doch«, fuhr er fort, »aus welcher Ursache du eine Laufbahn aufgibst, die dir sowohl Ehre wie Macht einträgt.« »Ehre denen, die sich die Macht angemaßt haben, und die Macht den Rücksichtslosen.« »Wie du schwatzest, so gefährlich ist es doch wohl nicht.« »Nicht? Na dann muss ich schon anders reden. Ich will dir nur ein Interieur von einem der 6 Ämter geben, in die ich mich einschrieb. Die 5 ersten verließ ich sofort aus der natürlichen Ursache, weil da keine Arbeit war. Jedes Mal, wenn ich hinkam und fragte, ob es was zu tun gäbe, wurde geantwortet, nein. Und ich sah niemals jemanden etwas tun. Und dabei war ich in so sehr in Anspruch genommenen Ämtern, wie das Kollegium für Branntweinbrennen, die Kanzlei für direkte Steuern und die Generaldirektion für Beamtenpensionen. Als ich aber diese Massen von Beamten sah, die aufeinander kribbelten, kam mir der Gedanke, das Amt, das alle diese Gehälter auszubezahlen hat, müsse etwas zu tun haben. Ich schrieb mich also ins Kollegium zur Auszahlung der Beamtengehälter ein. »Bist du da gewesen?«, fragte Struve, der sich zu interessieren anfing. »Ja, ich werde niemals den großen Eindruck vergessen, den mein Eintritt in dieses vollständig und gut organisierte Amt auf mich machte. Ich ging um 11 Uhr vormittags hin, weil das Amt um die Zeit geöffnet werden sollte. Im Amtsdienerzimmer lagen 2 junge Amtsdiener mit dem Bauch auf dem Tische und lasen das Vaterland. Das Vaterland! Struve, der bisher den Spatzen Zucker hingeworfen hatte, fing an, die Ohren zu spitzen. Ja, ich sagte guten Morgen. Eine schwache, schlangengleiche Bewegung der Rücken dieser Herren deutete an, dass man meinen Gruß ohne entschiedenen Unwillen aufnahm. Der eine machte sogar eine Geste mit dem rechten Stiefelabsatz, die einen Handschlag bedeuten mochte. Ich fragte, ob einer der Herren frei wäre und mir die Lokalitäten zeigen könne. Sie erklärten, verhindert zu sein. Sie hatten Order, das Wartezimmer nicht zu verlassen. Ich fragte, ob es nicht noch mehr Amtsdiener gäbe. Ja, es gäbe wohl noch mehr, aber der Oberamtsdiener habe Ferien. Der erste Amtsdiener habe Urlaub, der zweite Amtsdiener sei dienstfrei. Der dritte sei auf der Post, der vierte sei krank, der fünfte hole Trinkwasser. Der sechste sei auf dem Hof. Und da sitzt er den ganzen Tag. Übrigens pflegt kein Beamter vor 1 Uhr da zu sein. Damit erhielt ich einen Wink, dass mein früher störender Besuch unpassend sei. Und eine Erinnerung, dass die Amtsdiener auch Beamte sind. Als ich indessen meinen festen Entschluss erklärt, ich wolle die Amtszimmer besichtigen, um dadurch einen Begriff von der Arbeitseinteilung in einem so wichtigen und umfassenden Amt zu bekommen, brachte ich den Jüngeren von den beiden dazu, mir zu folgen. Es war ein großartiger Anblick, als er die Tür aufschlug und sich eine Flucht von 16 Zimmern, größeren und kleineren, vor meinen Blicken auftat. Hier muss es wohl Arbeit geben, dachte ich und hatte das Gefühl, eine glückliche Idee gehabt zu haben. Das Geprassel von 16 Birkenholzfeuern, die in 16 Kachelöfen flammten, unterbrach aufs Angenehmste die Einsamkeit des Ortes. Struve, der immer aufmerksamer gelauscht hatte, suchte jetzt eine Bleifeder zwischen Zeug und Futter seiner Weste hervor und schrieb 16 auf seine linke Manschette. »Hier ist das Zimmer der Außerordentlichen«, erklärte der Amtsdiener. »So, sind viele Außerordentliche hier im Amt?«, fragte ich. »Oh ja, mehr als genug.« »Was tun die denn?« »Sie schreiben natürlich ein bisschen.« Er sah dabei vertraulich aus, dass ich fand, es sei an der Zeit, ihn zu unterbrechen. Nachdem wir die Zimmer der Kopisten, der Notare, der Kanzlisten, des Revisors und des Revisionssekretärs, des Kontrolleurs und des Kontrolleurssekretärs, des Staatsanwalts, des Kammerverwesers, des Archivars und des Bibliothekars, des Kämmerers, des Kassierers, des Bevollmächtigten, des Protonotars, des Protokollführers, des Aktuars, des Registrators, des Expeditionssekretärs, des Bürochefs und des Expeditionschefs durchwandert hatten, blieben wir schließlich an einer Tür stehen, auf der mit vergoldeten Buchstaben geschrieben stand: Der Präsident. Ich wollte die Tür öffnen und eintreten, wurde aber vom Amtsdiener daran gehindert, der in wirklicher Unruhe meinen Arm fasste und ein Still flüsterte. Schläft er, konnte ich mit meinen Gedanken bei einem alten Gerücht nicht zu fragen unterlassen. Um Gottes Willen, sagen Sie nichts, hier darf niemand eintreten, bevor der Präsident nicht klingelt. Klingelt der Präsident denn oft? Nein, ich habe ihn nicht klingeln hören, seit ich hier bin, und das ist nun ein Jahr. Wir schienen wieder auf das vertrauliche Gebiet zu kommen, weshalb ich abbrach. Als es gegen 12 war, begannen die außerordentlichen Beamten anzulangen, und ich war sehr überrascht, in ihnen lauter Bekannte von der Generaldirektion für Beamtenpensionen und dem Kollegium für Branntweinbrennen wiederzuerkennen. Aber noch größer wurde meine Überraschung, als der Kammerverweser vom Steueramt hereinpromenierte, sich hier ins Zimmer und in den Lederstuhl des Aktuars setzte und es sich ebenso bequem machte, wie er es im Steueramt getan hatte. Ich nahm einen von den jungen Herren auf die Seite und fragte ihn, ob er es nicht für ratsam finde, dass ich dem Präsidenten meine Aufwartung mache. »Still«, war seine geheimnisvolle Antwort, indem er mich ins achte Zimmer führte. »Wieder dieses geheimnisvolle Still«. Das Zimmer, in dem wir uns jetzt befanden, war ebenso dunkel, aber schmutziger als alle anderen. Pferdehaar guckte aus dem zerrissenen Leder der Möbel heraus. Dicker Staub lag auf dem Schreibtisch, auf dem ein eingetrocknetes Tintenfass stand. Da lag auch eine ungebrauchte Stange Siegellack, auf die der vorige Eigentümer seinen Namen in anglosächsischen Buchstaben gezeichnet hatte. Eine Papierschere, deren Scheren sich vom Rost geschlossen hatten. Ein Datumsanzeiger, der am Mittsommertag vor 5 Jahren stehen geblieben war. Ein Staatskalender, der 5 Jahre alt war. Und ein Bogen Löschpapier, auf dem Julius Cäsar, Julius Cäsar, Julius Cäsar mindestens 100 Mal mit ebenso vielen Malen Vater Noah, Vater Noah abwechselnd geschrieben stand. »Dies ist das Zimmer des Archivars. Hier lässt man uns in Frieden«, sagte mein Begleiter. »Kommt der Archivar denn nicht hierher?«, fragte ich. »Er ist 5 Jahre nicht hier gewesen. Nun wird er sich wohl schämen, hierher zu kommen.« »Aber wer besorgt denn seinen Dienst?« »Das tut der Bibliothekar.« »Worin besteht denn dessen Dienst? In einem solchen Amt wie das Kollegium zum Auszahlen der Beamtengehälter?« »Er besteht darin, dass die Amtsdiener die Quittungen sortieren, chronologisch und alphabetisch, und sie zum Buchbinder schicken, worauf der Bibliothekar ihre Aufstellung auf dazu geeignete Regale überwacht.« Struve schien das Gespräch jetzt zu amüsieren, und er warf dann und wann ein Wort auf seine Manschette, und als Falk eine Pause machte, glaubte er, etwas Wichtiges sagen zu müssen. »Aber wie kriegt der Archivar denn seinen Gehalt?« »Ja, der wurde ihm nach Hause gesandt. War das nicht einfach?« Indessen, mein junger Kamerad riet mir, dem Aktuar meinen Diener zu machen und ihn zu bitten, mich den anderen Beamten vorzustellen, die nun allmählich anlangten, um das Feuer in ihren Kachelöfen umzurühren und die letzten Strahlen des Gluthaufens zu genießen. Der Aktuar sollte eine sehr mächtige und auch gut gesinnte Persönlichkeit sein, erzählte mein Freund, und sehr empfänglich für Aufmerksamkeiten. Nun hatte ich, der ich den Aktuar in seiner Eigenschaft als Kammerverweser gekannt hatte, ganz andere Ansichten von ihm gehabt. Aber ich glaubte meinem Kameraden und trat ein. In einem breiten Lehnstuhl saß der Gefürchtete vorm Ofen und streckte seine Füße auf ein Rentierfell aus. Er war eifrig bemüht, eine echte Meerschaumspitze einzurauchen, die er in Handschuhleder eingenäht hatte. Um nicht beschäftigungslos zu sein, hatte er die gestrige Postzeitung vorgenommen, aus der er sich über die Wünsche der Regierung unterrichten konnte. Bei meinem Eintritt, der ihn zu betrüben schien, schob er die Brille zurück und legte sie auf seinen kahlen Scheitel. Das rechte Auge verbarg er hinter dem Rande der Zeitung und schoss mit dem linken eine Spitzkugel auf mich ab. Ich trug mein Anliegen vor. Er nahm das Mundstück in die rechte Hand und sah nach, wie weit es eingeraucht war. Das schreckliche Schweigen, das jetzt entstand, bestätigte alle meine Befürchtungen. Er räusperte sich und rief dadurch einen starken, zischenden Laut in dem Gluthaufen hervor. Danach erinnerte er sich der Zeitung und setzte die Lektüre fort. Ich glaubte, meinen Vortrag mit einer Variation wiederholen zu sollen. Da hielt er es nicht länger aus. »Was wollen Sie zum Teufel? Was haben Sie in meinem Zimmer zu schaffen? Kann man mich nicht einmal in meinem eigenen Zimmer in Ruhe lassen? Was? Hinaus, hinaus, hinaus, Herr, zum Teufel! Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin. Wenden Sie sich an den Protonotar, wenn Sie etwas haben wollen, nicht an mich.« Ich ging zum Protonotar. Da war großes Materialkollegium, das schon 3 Wochen lang dauerte. Der Protonotar war Vorsitzender und 3 Kanzlisten führten das Protokoll. Die von den Lieferanten eingesandten Proben lagen auf den Tischen ringsherum verstreut, an denen alle freien Kanzlisten, Kopisten und Notare Platz genommen hatten. Man hatte, obwohl mit großer Meinungsverschiedenheit, sich für 2 Ballen Lessebohr Papier entschieden, und zwar nach wiederholtem Probeschneiden bei 48 Scheren des preisgekrönten Fabrikats von Grator stehen geblieben, von welcher Fabrik der Aktuar 25 Aktien besaß. Das Probeschreiben mit den Stahlfedern hatte eine ganze Woche erfordert und das Protokoll darüber hatte 2 Ries Papier verschlungen. Jetzt war man zu den Federmessern gekommen und das Kollegium war gerade dabei und prüfte diese an den schwarzen Tischplatten. »Ich schlage die scheffelige Doppelklinge Nummer 4 ohne Korkzieher vor«, sagte der Protonotar und schnitt einen Splitter aus der Tischplatte so groß, dass man ein Feuer damit hätte anstecken können. »Was sagt der erste Notar dazu?« Dieser, der beim Probeschneiden zu tief gekommen und auf einen Nagel gestoßen war, der ein Eskilstuna Nummer 2 mit 3 Klingen beschädigt hat, schlug diese Sorte vor. Nachdem sich alle geäußert und ihre Ansichten streng motiviert hatten, indem sie praktische Proben beigefügt, beschloss der Vorsitzende, man solle 2 Cross Sheffield nehmen. Hiergegen reservierte sich der erste Notar in einer längeren Ausführung, die zu Protokoll genommen, in 2 Exemplaren kopiert, registriert, sortiert, alphabetisch und chronologisch eingebunden und von Amtsdienern unter Oberaufsicht des Bibliothekars auf ein geeignetes Regal gestellt wurde. Diese Verwahrung atmete warmes, vaterländisches Gefühl und ging hauptsächlich darauf hinaus, zu zeigen, wie notwendig es sei, dass der Staat die einheimischen Manufakturen aufmuntere. Da das aber eine Anklage der Regierung bedeutete, weil sie ja einen Beamten der Regierung traf, musste der Protonotar die Regierung in Schutz nehmen. Er begann mit einem historischen Exkurs über die Entstehung des Manufakturwaren-Diskonts. Beim Worte Diskont spitzten alle Außerordentlichen die Ohren, warf einen Blick auf die ökonomische Entwicklung des Landes während der letzten 20 Jahre, wobei er sich so in die Details vertiefte, dass die Uhr in der Ritterholmskirche 2 schlug, ehe er zum Thema gekommen war. Bei dem verhängnisvollen Glockenschlage stürzten alle Beamten von ihren Plätzen fort, als sei Feuer ausgebrochen. Als ich einen jungen Kollegen fragte, was das zu bedeuten habe, antwortete der alte Notar, der meine Frage gehört hatte: Die erste Pflicht eines Beamten, Herr, ist Pünktlichkeit. 2:02 war nicht eine Seele mehr in den vielen Zimmern. Morgen werden wir einen heißen Tag haben, flüsterte ein Kamerad mir auf der Treppe zu. Was im Namen des Herrn gibt's denn? Fragte ich unruhig. Die Bleifeder, antwortete er, und es kamen heiße Tage. Siegellack, Kuverts, Papiermesser, Löschpapier, Bindfaden. Aber das mochte noch hingehen, denn alle hatten Beschäftigung. Es kam jedoch ein Tag, da es an dieser fehlte. Da fasste ich mir ein Herz und bat um Arbeit. Sie gaben mir 7 Rieß Papier, um zu Hause Reinschriften zu machen, wodurch ich mich verdient machen würde. Diese Arbeit führte ich in sehr kurzer Zeit aus. Statt aber Anerkennung und Aufmunterung zu ernten, wurde ich mit Misstrauen behandelt, denn man mochte fleißige Leute nicht. Seitdem habe ich keine Arbeit mehr bekommen. Ich will dir die ermüdende Schilderung eines Jahres voller Demütigungen, voller Stiche ohne Zahl, voller Bitterkeit ohne Grenzen ersparen. Alles, was ich für lächerlich und klein ansah, wurde mit feierlichem Ernst behandelt. Und alles, was ich als groß und lobenswert schätzte, wurde gehechelt. Das Volk nannte man Pack und meinte, es sei nur dazu da, dass die Garnison in Bedarfsfalle darauf schießen könne. Man schmähte offen die neue Staatsform und nannte die Bauern Verräter. Anmerkung: Diese Schilderung ist jetzt nicht mehr wahr, nachdem die große Reorganisation der Ämter vorgenommen ist. Ende der Anmerkung. Das hörte ich 7 Monate lang mit an. Man fing mich an zu beargwöhnen, da ich am Gelächter nicht teilnahm, und man forderte mich heraus. Als man das nächste Mal die Oppositionshunde angriff, explodierte ich und hielt eine Rede, deren Resultat war, dass man wusste, wo man mich hatte, und dass ich unmöglich wurde. Und jetzt mache ich's wie so viele andere Schiffbrüchige. Ich werfe mich in die Arme der Literatur. Struve, der mit dem abgestützten Schluss unzufrieden zu sein schien, steckte die Bleifeder wieder ein, trank seinen Toddy und sah zerstreut aus. Glaubte doch, etwas sagen zu müssen. Lieber Bruder, du hast noch nicht die Kunst des Lebens gelernt. Du wirst sehen, wie schwer es ist, sein Brot zu finden und wie es allmählich die Hauptsache des Lebens wird. Man arbeitet, um sein Brot zu haben, und man isst sein Brot, um arbeiten zu können. Glaube mir, ich habe Weib und Kind und ich weiß, was das heißt. Man muss sich nach den Verhältnissen richten, siehst du, man muss sich danach richten. Und du weißt nicht, wie die Stellung eines Literaten ist. Der Literat steht außerhalb der Gesellschaft. Nun, das ist die Strafe, weil er sich über die Gesellschaft stellen will. Übrigens verabscheue ich die Gesellschaft, denn sie beruht nicht auf freiem Vertrag. Sie ist ein Gewebe von Lügen und ich fliehe sie mit Vergnügen. Es fängt an, kalt zu werden, bemerkte Struve. Ja, wollen wir gehen? Vielleicht gehen wir. Die Flamme des Gespräches hatte ausgeflackert. Inzwischen war die Sonne untergegangen, der Halbmond hatte den Horizont geändert und stand jetzt über dem Felde nördlich von der Stadt. Der eine und der andere Stern kämpfte mit dem Tageslicht, das noch am Himmel verzog. Die Gaslaternen unten in der Stadt wurden angezündet, und diese begann zu verstummen. Falk und Struve wanderten zusammen nordwärts, über Handel, Seefahrt, Gewerbe und alles andere plaudernd, was sie nicht interessierte, worauf sie sich unter beiderseitiger Erleichterung trennten. Während neue Gedanken in seinem Kopfe keimten, wanderte Falk die Stromstraße hinunter und auf den Schiffsholm zu. Er kam sich wie ein Vogel vor, der gegen eine Fensterscheibe geflogen ist und nun geschlagen daliegt, wo er die Schwingen zu heben glaubte, um geradewegs ins Freie hinauszufliegen. Er setzte sich auf eine Bank am Strand und hörte auf das Wellengeplätscher. Eine leichte Brise säuselte durch die blühenden Ahornbäume und der Halbmond leuchtete mit schwachem Schein über dem schwarzen Wasser. Da lagen 20, 30 Boote am Kai verteut und die rissen an ihren Ketten und steckten die Köpfe in die Höhe. Das eine nach dem anderen, einen Augenblick bloß, um dann unterzutauchen. Wind und Woge schienen sie vorwärts zu jagen, und sie machten einen Anlauf gegen die Brücke, gleich einer Koppel gehetzter Hunde. aber die Kette riss sie zurück, und dann hauten und stampften sie, als ob sie sich losreißen wollten. Dort blieb er bis Mitternacht sitzen, bis der Wind einschlief, die Wogen zur Ruhe gingen, die gefangenen Boote nicht mehr an ihren Ketten zerrten, die Ahornbäume nicht mehr rauschten und der Tau fiel. Da stand er auf und wanderte träumend nach seiner einsamen Bodenkammer im nordöstlichen Stadtteil. Das tat der junge Falk. Aber der alte Struve, der am selben Tag ins Grauhäubchen eingetreten war, da er vom Rotkäppchen seinen Abschied bekommen, ging nach Hause und schrieb für die berüchtigte Volksfahne eine Korrespondenz über das Kollegium für Auszahlung der Beamtengehälter. 4 Spalten, die Spalte zu 5 Kronen. Ende von Abschnitt 1.